Sonett 26 aus die Sonette an Erd von Anton Wildgans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sonett 26. Tief in dein Goldhaar geht mein Blick zur Ruh. Ist nicht ein altes Lied, das so begann? Ein Kind zog mir die Schellenkappe an, gab mir den Takt und ich sang dazu. Leicht hätt ein kluger, weiser Kakadu, ein Hündchen oder ein Kanarienmann, dir, liebes Kind, weit bessern Dienst getan, denn ich bin doch im Grunde ein Filou. Indes du nämlich wähntest, dass ich sänge, ein Narrenlied zu deinem Zeitvertreib, rauschten durch mich der Sehnsucht tiefe Klänge, und aus der Worte seligem Gedränge erhob vor meinen Blicken sich das Weib, an dem ich fest mit allem Glauben hänge. Ende von Sonett 26.